Kapitel 5, Übung A27c. Wann können Sie meinen Drucker reparieren? Wann haben Sie Zeit? Am 9.4. um 12.15 Uhr. Am 21.9. um 14.30 Uhr. Am 27.6. um 9 Uhr. Am 22. Mai um 18 Uhr. Am 14.10. um 13 Uhr. Am 28. April um 10 Uhr. Am 7. März um 15.15 Uhr. Am 3.8. um 11 Uhr. Am 2. Februar um 17 Uhr. Am 4.1. um 9.45 Uhr. Am 17. Juli um 12 Uhr. Am 13.11. um 16.15 Uhr.